Ja, moin zusammen. So, sag mal, hier ist der Carlos, Podcast-Versuchslabor. Ja, meine lieben Jungs, da müsst ihr euch doch gar nicht aufregen, dass das mit der Pottunion noch nicht geklappt hat im ersten Anlauf. Ich meine, aufgeschoben ist doch nicht aufgehoben, sagt man doch immer so schön, oder? Ja, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es da nicht noch eine zweite Chance gibt. Also so wie ich den Martin und den Jörg und hier der Kleine mit der Kamera, Marc, genau, der Litzenmark, so wie ich den kenne, die kommen bestimmt nochmal auf euch zu. Das lassen sie sich doch nicht entgehen, hier so ein Qualitätsformat am frühen Morgen, ja. Also ich freue mich ja immer, ne, in der Früh, wenn ich euch höre. Das ist so richtig der richtige Start in den Tag für mich, vorher komme ich gar nicht aus dem Bett. So sieht das mal aus. Ja, also in dem Sinne, liebe Grüße aus dem Versuchslabor und ja, so, was ich noch sagen wollte, auf dem Raucherbalkon ist immer Platz für euch, ne? Wenn ihr da mal Lust und Zeit habt, seid ihr herzlich willkommen. In dem Sinne, macht es gut.